die Musik aus ist, hat sich nichts gelöst, aber wir waren wenigstens glücklich. Wir sind Menschen ohne Ziel, wir haben keinen großen Krieg, eine große Depression. Alle sagen, lass ihn gehen, ich kann es keinem mehr erzählen, dass wir noch schreiben, doch sie wissen nicht, wie es ist. Du rufst mich an nach 100 Drinks und quatsch mich voll, wie schön ich bin, ob ich dir auch, weil du gerade auf mich. Hast mich aus deinem Leben geschossen und wo es am meisten wehtut getroffen, und ich Idiot will doch immer wieder hoffen. Dann küsse ich dich im Tacken auf und ich wieder ganz auf. Ich halte es nicht gesungen auf, halte es nicht gesungen auf. Wir tun so, als ob sie früher war. Meine Jacke ist nach auf. Dir zu sagen, dass ich dich brauch, ich mich nicht getraut. Verpasster Anruf, grad von ihr, genau gesehen und ignoriert. Mann, warum machst du jetzt was anderes sagt? Wir sind doch eh schon längst am Arsch. Zwischen uns ist nicht so viel passiert. Hast mich aus deinem Leben geschossen und wo es am meisten wehtut getroffen, und ich Idiot will doch immer wieder hoffen. Dann küsse ich dich im Tacken auf und ich wieder ganz auf. Ich halte es nicht gesungen auf, halte es nicht gesungen auf. Sie früher war, meine Jacke ist nach Hause. Dir zu sagen, dass ich dich brauch, hab mich nicht getraut. Hast mich aus deinem Leben geschossen und wo's am meisten wehtut getroffen, und ich Idiot will doch immer wieder hoffen. Switch, I can make the ass.

alle Frauen Arzt, Doppeldecker fick. Alle Ladies, alle Ladies, Doppeldecker fick. King cool Frauen Arzt, Doppeldecker fick. King cool Frauen Arzt, Doppeldecker, Doppeldecker fick. King cool Frauen Arzt, Doppeldecker fick. Alle Ladies, alle Ladies, Doppeldecker fick. King cool Frauen Arzt, Doppeldecker fick. King cool Frauen Arzt, Doppeldecker, Doppeldecker fick. Yeah.